In diesem Podcast erkläre ich dir, wie du auf dem schnellsten Weg dank falschem Firmenname dein Unternehmen ruinieren kannst. Natürlich mit der Absicht, dass dies dir nach dem Hören des Podcastes nicht passiert. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnliches, erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Weißt du, was der schnellste Weg ist, dein Unternehmen in den Ruin zu treiben? Du wirst es in diesem Kapitel erfahren. Es geht um eine rechtliche Angelegenheit, die von uns Unternehmern meist sehr ungeliebt, wenn nicht gar gehasst ist. Deshalb wird dieser Punkt oft vernachlässigt und gerade deshalb in Zukunft eine sehr ernstzunehmende Rolle spielen. Meiner Erfahrung nach wird der rechtliche Aspekt hinsichtlich Markenrechte und rechtssicherem Firmenrecht schon fast fahrlässig vernachlässigt. Und dies sowohl bei den bestehenden Unternehmen sowie vor allem auch bei Startups. Letztgenannten sind so euphorisch, dass es endlich losgeht und sie sich darum nicht mit so langweiligem Kram beschäftigen wollen oder es schlichtweg vergessen. Und bei bestehenden Unternehmen kommt dieses Thema zu kurz, weil es bislang nie Probleme gab. Wir verharren gerne in der Vergangenheit. Wenn es in den letzten 12 Monaten oder auch über Jahre hinweg gut ging, wird es auch für die nächsten 12 Jahre so bleiben. So denkt man sich. Wie ich dadurch fast Euro 300.000 verlor, möchte ich dir in diesem Kapitel erzählen. Und vor allem möchte ich dich vor so einer Katastrophe bewahren. Neben dem finanziellen Druck ist der emotionale Schmerz ebenso groß und wirkt sich auf deine Gefühlslage zerstörerisch aus. Darum möchte ich dir hierzu einige Gedanken mit auf den Weg geben und dich anspornen, die trockene und wenn wenig interessante Juristerei sehr ernst zu nehmen. Denn dein Unternehmen steht auf dem Spiel. Es ist ein großer Unterschied, ob du regional, national oder gar international tätig bist. Bevor ich mein Unternehmen Appletree gegründet hatte, war ich überwiegend regional und wenig national tätig. Doch mit Appletree änderte sich dies schlagartig. Leider hinkten mein Denken und Handeln hinterher. Ich war immer noch in der Regionalfalle gefangen, was ich natürlich erst bemerkte, als es schon fast zu spät war. Nachdem ich mit Appletree an den Start ging, dauerte es keine 5 Monate und wir bekamen den ersten Auftrag aus Deutschland. Dabei fuhren wir zweigleisig. In der Schweiz unter dem Namen Markant AG und am internationalen Markt wollte ich unter dem Namen Appletree auftreten. Dass dies suboptimal wäre, wusste ich, doch ich wollte in der Schweiz mit einem deutschen Namen präsent sein. Ich war gut vorbereitet. Markenrecherche beim Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum, ob Markant in der Schweiz und Ausland schon registriert ist, gleich Markenrecht. Diese Recherche ergab, dass Markant in der Schweiz frei war, also registrierte ich die Marke anhand der sogenannten Nizza-Klassen und wartete ab. Gleichzeitig eröffnete ich die Firma Markant AG, was das Firmenrecht betraf, und wartete die Einspruchsfrist ab. Keine Einsprüche. Geschafft. Parallel, wie gesagt, die Sache mit dem Namen Appletree. Der Einfachheit halber bleiben wir in diesem Kapitel vorwiegend beim Namen Markant und möchte den Fokus auf diese Geschichte legen. Denn damit begann die Katastrophe. Ich möchte dir die vielen Details ersparen, darum nur die wichtigsten Fakten in der ausgeführten Reihenfolge. Erstens, ein deutscher Milliardenkonzern klagte gegen uns. Zweitens, unser Hausanwalt bemerkte den Ernst der Lage nicht. Drittens. Uns drohte der Niedergang innerhalb von 20 Tagen, da der Kläger aus Deutschland rechtlich gesehen die besseren Karte hatte und Druck ausübte. Viertens. Wir mussten innerhalb weniger Wochen das Unternehmen umfirmieren und den Auftritt komplett ändern. Ebenso sollten wir eine Vereinbarung unterzeichnen und einen Penalty, Strafe, bezahlen. Diesen Penalty konnten wir immerhin über 2 Jahre hinweg abstottern. Ich hoffte, das Ruder noch herumreißen zu können, indem ich mit dem Anwalt der gegenseitig Kontakt aufnahm. Ich wollte auf Zeit spielen und hoffte, dass sich noch eine Lösung finden ließe, bei der ich den Firmennamen und die Marke behalten könnte. So zumindest meine leise Hoffnung. Doch es sollte nicht lange dauern, bis diese sich endgültig zerschlug. Als ich die riesige Anwaltskanzlei betrat, fühlte ich mich in der Kulisse eines amerikanischen Spielfilms versetzt. Auf so viel elitäres Ambiente war ich in der sonst eher zurückhaltenden Schweiz nicht gefasst. Und als mich der Anwalt der Gegenseite dann ins Bild setzte, war mir schnell klar, dass ich auf verlorenem Posten stand. Von meinem Anwalt hingegen hätte ich erwartet, dass er weiß, dass eine Registrierung des Firmennamens nichts nützt, wenn dieser bereits als Marke geschützt ist. Markenrecht ist überaus komplex und gerade der Umgang mit den institutionalisierten Hütern dieses Rechts, das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum in der Schweiz und die Patentämter in Deutschland und Österreich, erfordert detaillierte Sachkenntnis. Als Laie sollte man daher unbedingt davon absehen, eine Marke im Alleingang zu registrieren. Dies sollte man unbedingt einem erfahrenen Spezialisten überlassen. Und auch sonst erfuhr ich noch viel Spannendes, dass unser Gegenanwalt am Anfang zu Verhandlungen bereit gewesen wäre. Sogar Geld hätten sie uns für eine Umfirmierung gegeben. Doch mein Anwalt schaltete auf stur. So saß ich also da in der obersten Etage dieses elitären Anwaltsbüro und mein Energielevel befand sich im Keller. Es blieb mir nichts weiter übrig, als teures Lehrgeld zu bezahlen. Folgende Top 3 Learnings möchte ich dir darum auf den Weg geben. Erstens: Firmen- und Markenrecht sind heute nicht mehr zu trennen. Sie müssen vernetzt betrachtet werden. Ist man hierbei nur mit einem Aspekt auf der sicheren Seite, nützt sie das gar nichts. Zweitens: Hände weg von einem Alleingang, nicht einmal mit einem normalen Anwalt. Hole dir dazu erfahrene Spezialisten. Es ist das teure Lehrgeld wert. Und beginne damit so früh wie möglich, auch wenn dein Unternehmen schon seit Jahrzehnten existiert. Damit hältst du einen unschätzbaren Trumpf in den Händen. Das Gewohnheitsrecht. Dieses kann dir hier unter Umständen einen Vorteil verschaffen. Allerdings begibt man sich mit der Auslegung und Anwendung dieses nicht geschriebenen Rechts auf sehr dünnem Eis. Drittens: Solltest du bereits Post von deinen Mitbewerbern hinsichtlich der Marken- und Firmenrecht erhalten haben, ist es lohnend, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Fast immer kann man sich gütlich einigen. Auch dazu könnte ich positive Beispiele erwähnen. Für alle anderen Fälle hole dir bitte einen Spezialisten an Bord, damit du gut vorbereitet bist. Für Verhandlungen empfehle ich, alleine zu gehen und dich als Unternehmer zu stellen. Das zeigt, dass du nicht auf Krieg bist, sondern es signalisiert Lösungsbereitschaft. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch Der gute Geist deines Unternehmens. Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.